Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über Star Ocean, die großartige, fantastische JRPG-Reihe. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Raumfahrer eingeladen. Hey Raumfari, wie geht's dir? Wo ist mein Raumschiff? Das ist da hinten in dem Krater drin. Da fällt ihm nichts ein. Ach ja, ist das schön. Ah, nein, das ist wie immer der gute Markus. Hey Marco! Hallo! Wie bist du zu Star Ocean gekommen und was war dein erstes Star Ocean Game? Star Ocean bin ich beim Räumungskauf einer Videothek darauf gekommen. Oh! Als sie PlayStation 1 Spiele ausgeräumt haben. Das sind die besten. Ah! Ich überlege nur gerade, welches das war. Es war nämlich mit dem Blondschopf und der Blauhaarigen. Das ist der zweite Teil. Dann muss es der zweite sein. Das ist die ist das Second Story. Second gewesen? Story, ja, das war der Second Story. Richtig. Mit dem habe ich angefangen. Woo. Und war tatsächlich sichtlich verwirrt, als man auswählen konnte, wie man nimmt. Stimmt, ja. Ach, das war herrlich. Ich bin auf Star Ocean gestoßen durch Zufall damals. Ich habe mir damals eine PSP gekauft. War tierisch begeistert von dem Ding und dann bin ich halt, wie ich halt so bin, durch verschiedene Spieleläden meines Vertrauens geschlichen und habe dort im PSP-Regal entdeckt Star Ocean, First Departure und Star Ocean Second Story oder Second Evolution hieß es für die PSP und habe mir beide gekauft. Und habe dann Star Ocean 1 zum allerersten Mal gespielt und ich war begeistert. Absolut. Ich fand Star Ocean damals richtig, richtig geil. Eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe, meines Erachtens. Wer Star Ocean nicht kennt, Star Ocean ist eine Computerspielreihe, die von Enix entwickelt wurde, Enix vertrieben wurde und von Tri-Ace entwickelt wurde. Die ist einige Elemente wurden aus Star Trek übernommen, wie ein Warp-Antrieb, eine Föderation und eine oberste Direktive, die das Einmischen von Angelegenheiten weniger entwickelter Zivilisationen verbietet, zum Beispiel. Man könnte sagen, es ist eigentlich Star Trek in Japan. Star Trek Japan Edition. So ein bisschen, oder? Bisschen, ja. Ein bisschen schon. Mini bisschen. Hast du den ersten Teil gespielt jemals? Nein, ich habe ihn nur mal gehabt. Okay. Der erste Teil erschien ursprünglich 1996 für das Super Famicom oder auch für das Super Nintendo in Japan. Star Ocean wartete mit einer für das Super Nintendo brillanten Grafik, Surround Sound und teilweise Sprachausgabe auf. Die Eröffnungsszene, welche stark an jene aus Star Trek 4, Star Trek 6, das unentdeckte Land erinnert, hat zum Beispiel eine durchgängige Sprachausgabe. In Star Ocean ist neben Tales of Phantasia eines der einzigen Spiele für das Super Nintendo mit einer Steckmodulgröße von 48 Mbit. Wow, so gruselig. Trotzdem musste die Grafik noch mit Hilfe des SDD1-Chips komprimiert werden. Ich fand Star Ocean 1 damit ziemlich gut. Ich habe es damals durchgespielt, als ich im Krankenhaus war, Richtung 2006. Nee, ja, 2008 rum, als ich mir damals mein Knie verrenkt habe. Und ich eben einen Monat im Krankenhaus bleiben durfte. Das war super. Und da habe ich Star Ocean durchgespielt. Nachts um 3 oder 4. Weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Ich fand das Spiel voll gut. Ich fand das Spiel richtig geil. Erinnerst du dich noch an die Story von dem Ding? Wenn du es mal angespielt hast oder nur gesehen hast? Nee. Nicht mehr. Ich habe gerade überlegt. Aber ich glaube, das sind, wenn dann, alle Storylines aus anderen Star Ocean Teilen. In dem Teil ging es darum, dass geht es um den eine Rasse, die wie Menschen aussehen, aber auch Tiermerkmale haben. Da gibt's dann kommen Leute, also in einem Dorf geschieht eine Seuche, wo Figuren in Steine verwandelt werden. Und die Hauptfiguren versuchen das zu verhindern, indem sie halt unter anderem durch die Zeit reisen, auf andere Planeten reisen, ein Raumschiff finden und so weiter und so fort. Und dann so auch noch andere Leute finden, wie einen Föderationskapitän und so weiter. Und damit versuchen sie halt durch Zeitreisen zu verhindern, dass diese Seuche überhaupt erst entsteht und so weiter. Ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Und finde ich zumindest, und es hat eine unglaublich geile Geschichte. Und erschien übrigens nochmal für die PlayStation 4, für PC und für Switch, soweit ich weiß, gibt es den ersten Teil nochmal. Echt? Ja, das ist ein Remake. Es gab damals 2007 ein Remake, First Departure für die PSP, mit überarbeiteten Character Designs, Cutscenes, neu produziert und sowie kompletter Sprachausgabe. Am 1. Oktober 2008 erschien eine englische Lokalisierung in den USA. 3 Tage später war die auch in der EU verfügbar. Die Version habe ich damals gehabt und die kann man jetzt nochmal kaufen, ich glaube für 10, 15 Euro oder so im Switch und PSN Store. Ich habe mir die Switch-Variante geholt gehabt. Funktioniert sehr gut, spielt sich sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wenn man den ersten Star Ocean mal nachholen möchte und so auf Super Nintendo hochskalierte 3D-Grafik steht. Das Kämpfen in den Spielen ist sehr paniklastig, würde ich sagen. es gibt auch du wirst halt in so einen Raum geschmissen und dann rennst du halt auf die Diagnose und haust die halt kaputt. Mehr machst du nicht. Und machst halt deine Angriffe. Shockwave Squirrel zum Beispiel und schreist da die ganze Zeit die Angriffe. Wobei Shockwave Squirrel klingt wie ein Dessert, was ich gern hätte. Klingt lecker. Egal, aber im Kampf ist immer geil, wenn irgendwer einfach sinnlos vor sich hinbrüllt. Ja, du konntest deine Leute auch einstellen, die KI von denen, du konntest einstellen auf extrem aggressiv. Das heißt, sie haben ihre komplette Special Ability innerhalb von 2 Sekunden rausgeballert und waren danach nutzlos und gestorben. Oder du hast sie auf defensiv eingestellt. Das heißt, sie haben halt weniger Schaden gemacht, dafür öfter Schaden. Die Figuren, die du dann mitnehmen konntest. Ich weiß gar nicht, wie viele du mitnehmen konntest in einem in einer Party. Ich glaube, 4 oder 5 Leute, soweit ich noch weiß. Also beim ersten weiß ich nicht, aber beim zweiten waren es, glaube ich, 4 Leute. Ja. Das Coole ist an Star Ocean, es kann passieren, dass du das Spiel mehrfach durchspielen willst, weil du Charaktere verpassen kannst. Es ist mir passiert, weil ich habe es damals ohne Buch gespielt, ohne Lösungsbuch oder sonstiges. Und habe mich dann später mal durchgeschaut, ob ich vielleicht irgendwas verpasst habe. Ich habe ungefähr die Hälfte der Charaktere, die man da treffen kann, verpasst in dem Game. Weil du auch damals nicht erwartet hast, wie viele Charaktere du als Playable Characters hast. Richtig, weil du kannst, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber es waren locker, glaube ich, 8 Stück oder so. Und die kannst du da halt alle mitnehmen und dann durch Zufall treffen und mit denen und deren Quests erfüllen, dann kommen die für dich mit. Ich habe das nicht gewusst, aber ich finde das eine ziemlich geile Idee. Danach kam ursprünglich 1998 Star Ocean Second Story raus für die USA und PlayStation und am 20. April 2000 erschien Teil 2 auch in Deutschland. The Second Story ist der erste Teil in vielerlei Hinsicht ähnlich. Altbewährtes wurde erweitert, zum Beispiel gibt es mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten, mehr Ergebnisse, die diesen Fähigkeiten entsprechen können. Das Emotionssystem wurde um einige Features erweitert, wenn zum Beispiel 2 Charaktere mit einem guten Verhältnis zueinander gleichzeitig einen Zauberspruch sprechen, können diese sich absorbieren und damit viel stärker werden. In diesem Fall gibt es auch 2 verschiedene Hauptpersonen. Claude C. Kenny und Renner Landford. Von denen am Anfang derjenige ausgewählt muss, das Thema Perspektive spielen will. Da kannst du es auch als Perspektiven spielen, das weiß ich. Ich habe den zweiten Teil nie gespielt. Der zweite war großartig. Ich bin so immer nur halb durchgekommen, weil ich tatsächlich, ich Idiot damals, statt es durchzuspielen, habe ich es einfach mal halb gespielt mit ihr. Ja. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, aber jetzt will ich wissen, wie es aus seiner Perspektive wäre. Und habe bis exakt diesem Zeitpunkt nochmal gespielt. Ah. Das ist tatsächlich, hat mich gefixt gehabt, aber zum falschen Zeitpunkt. Weil danach habe ich ein Spiel zweimal halb durchgespielt und dachte mir, boah, mit wem spielst du jetzt weiter? Weil, wie du sagtest, man kriegt halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es 10, 12 Charaktere war, die man kriegen kann. Und je nachdem, mit wem du anfängst, hatte ich damals das Gefühl, kriegst du andere Leute. Das kann auch nur daran liegen, dass ich vielleicht andere Entscheidungen getroffen habe. Das kann auch sein, ja, stimmt. Ich habe mir eingebildet, es hängt daran, ob ich ihn oder sie nehme. Handlungstechnisch spielt der zweite Teil 20 Jahre nach dem ersten. Das Spiel beginnt damit, dass eine seltsame Kugel auf einem Planeten ausschlägt. Das Raumschiff Kalnus, das unter dem Befehl von Commander Ronix S. Kenny steht, bemerkt bei einer Routineuntersuchung des toten Planeten Milconia, dass ein bestimmtes Gebiet nicht gescannt werden kann. Daraufhin beamt der Commander ein paar Offiziere und seinen Sohn, Fenrich Claude C. Kenny, herunter, um das Gebiet zu untersuchen. Und dabei passieren halt Shenanigans und Abenteuer. Finde ich halt sehr, sehr cool. Am 2. April 2008 erschien in Japan das Remake Star Ocean Second Evolution für die PSP. Diese hat ein wieder überarbeitetes Charakterdesign, neue Cutscenes, komplette Sprachausgabe, eine englisch lokalisierte Fassung erschien 20. Januar 2009 in den USA und am 13. Februar auch in der EU. Ich habe beide besessen. Beide besessen. Alle beide. Die kriegst du nicht mehr für die PSP. Nicht mehr bei uns. Vergiss es. Unmöglich. Ich habe die PlayStation 1 Variante davon besessen. Boah, du hast die PS1 Variante vergessen. Habe. Was ist passiert? Ist mal abhanden gekommen. Oh nein. Als der Großteil meiner PlayStation 1 und 2 Sammlung verhökert wurde. Gott verdammte Scheiße. Das war noch das mit zwei CDs. Star Ocean, The Second Story. Ach, kein Problem. 96 Euro. Da kriegst du es nochmal. Ja. Kein Stress. 96 Euro. Da kriegst du es nochmal. Jawohl. Oh Mann, das ist mies. Bitte? Ja, ich habe meine damals verkaufen müssen, weil ich dringend Kohle gebraucht habe und die unbedingt, die ich echt verdammt viel Geld gebracht haben auch noch. Das bereue ich jetzt natürlich, weil das zwei sehr, sehr gute Games waren. Und der erste ist nicht mal mehr verfügbar, es sei denn, ich möchte ihn in der amerikanischen PEGI-Fassung kaufen. Für 150 Euro. Ja, Sportpreis, 150. Sportbillig! League Hindert Game. Ja, zum Glück gibt's den ersten Teil als Remake. Zumindest bei uns. Den zweiten Teil gibt's übrigens auch als Remake, aber nicht bei uns. Also halt nicht bei uns für die PlayStation und für die Switch, sondern... Kommt bestimmt irgendwann aufs Handy. Sondern nur in Japan. Warum auch immer. Naja, egal. Den zweiten Teil kann man trotzdem spielen, wenn man seine PSP flasht und sich die ISO besorgt. Dann. Ist zwar leider nicht mehr das Original, aber man kann es trotzdem immer noch spielen. Aber du hast echt was verpasst, wenn du das noch nie gespielt hast. Ich hab's nie gespielt, ich hab's nicht mal angespielt, ich hab's einfach nur besessen. Das ist das Star Ocean, das ich am weitesten gespielt habe. Damn. Ah, das war halt echt, das war, also ich hab halt gehört, es ist echt gut, das soll auch für sehr viele Leute das Beste sein und der Höhepunkt der Reihe bis jetzt. Ich muss sagen, ich konnte mich danach nie mehr so richtig in Star Ocean einfinden. Ja. Weil mir immer was gefehlt hat, ich hab's immer mit dem Teil verglichen. Dann hat er gesagt, ja nee, da könnte ich aber auch gleich den noch fertig. Können wir aber gleich den zweiten nochmal durchspielen, ne? Ach ja. Da muss ich ja von vorne anfangen. Okay, ich spiele was anderes. Ah, das ist immer dieses Problem mit JRPGs, wenn du so aufhörst und dann du von vorne anfangen musst. Du weißt genau, vor allem ist ja Star Ocean nicht bekannt dafür, leicht zu sein. Nein. Du gehst einmal einen Schritt zu weit nach links und schon sind die Gegner von schaffbar auf unmöglich gewandert. Richtig, und prüge dich in zwei Schritten tot und denkst dir so, Oh, da ist ein netter Turm, der sich mitten auf dem Weg befindet. Ich gehe da mal rein, obwohl mir die Quest was anderes sagt. Ja, genau. Tot. Ja, das ist so dieses, Dragon's Dogma-System. Du darfst nicht von der Hauptstory abweichen. Wenn du da nicht hingehörst, dann ist das Level der Gegner zu hoch. Richtig. Ach ja, schade. Dann gab es noch 2001 Blue Sphere. ein nur in Japan erschienenes Game Boy Color Game. Es beinhaltet zwar die Charaktere aus Star Ocean The Second Story, ist aber nicht der dritte Teil, sondern eher eine Nebengeschichte. Für den Game Boy Color. Wieder mal nur für Japan. Ist das überhaupt bei, wollte ich gerade fragen, ist das überhaupt bei uns rausgekommen? Weil das sagt mir gar nichts. Wieder mal nur für Japan, because fuck die Europäer, scheiß was drauf. Dann gab es 2003 Star Ocean Till the End of Time. In Japan für die PlayStation 2 ist eine erweiterte Director's Cut Version aus dem Jahr 2004. Diente dann als Grundlage für die folgenden Veröffentlichungen in den USA und am 30. September in Europa. Obwohl inhaltlich identisch, fehlt den westlichen Versionen jedoch die Bezeichnung Director's Cut im Titel. Die japanische Version des Originals Star Ocean Till the End of Time hatte mit schwerwiegenden Bugs zu kämpfen, die das Spiel häufig zum Abschluss brachten. Daraufhin wurde im März 2003 eine Rückrufaktion gestartet und Exemplare der ersten Pressung gegen fehlerfreie Versionen des Spiels ausgetauscht. Okay. Ich habe es auch recht spät erst gespielt. Ich habe das auf der PlayStation 2 hier. Ich besitze dieses Game in der Original-PlayStation 2-Fassung. Ja. Das war eins der Funde, die ich gemacht habe, als ich durch so Ramschläden gestrichen bin. Und so hab tatsächlich Star Ocean Till the End of Time in der Hand gehabt. Ich so, oh, wie viel? Fünfer, nehmen wir mit. Und seitdem besitze ich dieses Game für die PlayStation 2. Ich hab's doch mal angespielt. Du merkst, es ist eins der... Was? Wie hat's dir gefallen, als du es angespielt hast? Du merkst, es ist eins der ersten PlayStation 2 Spiele, die jemals existiert haben, weil die Figuren sind unglaublich hässlich. Ja. Holy fuck, sind die Figuren hässlich. Es ist eines der ersten Spiele, die je existiert haben. Und es ist okay von dem, was ich gespielt habe. Das Einzige, was mich abschreckt, sind die Figuren tatsächlich und die Grafik. Weil die Figuren sind so, yikes. Ich muss sagen, ich hätte es spielen können, wenn wenigstens bei den Dialogen irgendwo ein gezeichneter Kopf dabei gewesen wäre. Weil du hattest ja, glaube ich, im Kampfsystem die Charaktere als gezeichnete Köpfe, ja, die trotzdem super hässlich waren. Ja, das stimmt, ja. Das Problem war, es hatte diesen 80er-Jahre-Anime-Look, wo tatsächlich sich damals Leute aufgeregt haben, ja, die Augen sind viel zu riesig und die Gesichter sehen komisch aus. Ja, genau so sehen die aus. Ja, aber der Stil hat mich nicht gestört. Ich dachte mir nur, hättet ihr euch nicht einen Zeichner holen können, der... das auch in gut kann? Also das sind bestimmt super Zeichner gewesen. Absolut, aber ja. Aber es war also so... Es sah halt durch die Filter und durch das alles so dunkel war. Du hast dann so ein 80er-Jahre-Anime-Bild gehabt. Ja. Gefühlt mit einem Schattenfilter drauf. Ja, ja, schon. Das und die hellen Flecken waren noch besonders hervorgehoben, was das ganze Ding, selbst wenn die Zeichnung gut war, du hast dir das Ding nicht angucken können. Nee, es ist halt so echt so... Und das hat dazu geführt, dass ich es dann ausgeschalten habe nach einer Stunde Spielzeit. Wobei ich gehört habe, dass die Story richtig gut sein soll. Hilft mir nichts, wenn ich zur Story lesen nicht komme. Ja, stimmt auch wieder. Kein Problem. Weil ich mir immer wieder denke, euch will ich nicht angucken. Es kostet nur 10,25 Euro auf Amazon. Yay. Das heißt, es ist wirklich sehr... Naja, die Preise von dem sind extrem in den Bach gekommen, weil es gibt eine... Remake-Fassung davon für die PlayStation 4. Die habe ich. Die habe ich mir geholt. Gab's digital mal für ein paar Euro. Für 7 Euro, 7 oder 8 Euro. Da habe ich so, ey cool, Till the End of Time. Warum habe ich jetzt nicht weitergespielt? Und hab's gestartet. Deswegen. Ich verstehe. Ja, ich muss sagen, da kommt schon der erste Vergleich. Sie hätten für mich dort einfach beim alten Stil bleiben sollen. Ja, schon. Die Charakterporträts hätten sie gerne mit den großen Augen, weil ich mag den Zeichenstil mit den großen Augen machen können. Aber die 3D-Figuren hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte lieber den Pixel-Look gehabt. Ja, ja, das, ja gut, das war halt PlayStation 2-Zeiten. Da musste halt alles neu und 3D und so. Ja, aber Pixel hatte viel mehr Charme. Hat es, ja, das stimmt. Also vergleich mal, wie teuer ist der zweite Teil, wie teuer ist dieser Teil? Ja. Ja, das war, ja, das stimmt. Die Zeit gibt mir recht. Ja. Oder zumindest der Markt. Richtig. Dennoch soll es ein sehr, sehr gutes Game sein, was die Story angeht. Soll es sehr gut sein, habe ich gehört. Ja, das habe ich auch gehört, deswegen denke ich mir immer wieder, ich hätte es spielen sollen. Weil Vielleicht die Story soll so gut sein. werde ich mich irgendwann dazu durchringen, es mal wenigstens mal länger als eine Stunde zu spielen. Mal gucken. Nein. Nein. Nein. Nein. Dann gab es am 19. Februar 2009 in Japan und am 24. Februar 2009 in Nordamerika und am 5. Juni 2009 Star Ocean: The Last Hope. In Japan verkaufte sich der Titel am ersten Verkaufstag 131.000 Mal. Das sind die aktuell höchsten Zahlen für den ersten Verkaufstag eines Xbox 360-Spiels in Japan, weil dieses Spiel damals am Anfang offiziell nur für die Xbox 360 rauskam. The Last Hope selbst, also nicht nur Star Ocean: The Last Hope selbst, sondern auch das in Japan erschienene Bundle des Spiels mit der Xbox 360 sorgte dafür, dass die 360 in der ersten Woche nach Veröffentlichung des Spiels die Hardware-Verkaufszahlen des Konkurrenten Nintendo Wii und PlayStation 3 übertrumpfen konnte. Das, was in Microsoft in Japan nur sehr selten gelang. Eine Umsetzung des Spiels für die PlayStation 3 kam in Japan am 4., in Nordamerika am 9. und in Europa am 12. Februar 2010 in den Handel. Die als Star Ocean: The Last Hope International betitelte Version erhält dank der größeren Fassungsvermögen der Blu-ray-Disc sowie japanisch als auch englische Sprachausgabe so englische, japanische, deutsche, spanische und französische Untertitel. Des Weiteren wurden die Menüs und das Kampfsystem bearbeitet und zusätzliche Inhalte integriert. Dieses Spiel ist scheiße. Dieses Spiel ist absolut der Ich Scheiße. mochte es überhaupt nicht. Also, wenn du mir jetzt gesagt hättest, das hat eine gute Story, dann. Nein. Das Spiel hat eine der langweiligsten, politischen und fürchterlichsten Storys, die ich je gespielt habe in meinem Leben. Ich meine, du weißt ja, ich mag eigentlich so Themen, wo es ein bisschen um Politik und mal auch um die Welt geht und wie die Zusammenhänge sind. Aber das hat sich angefühlt wie Politik als Simulator. Es ist. Also, das Ding war echt die absolute Katastrophe. Mit so ein bisschen Kampf, dass du auch wieder aufwachst ab und zu. Ja, wenn der Kampf wenigstens da gut gewesen wäre, aber der Kampf war ja nicht mehr Aber die gut. Protagonistin war nett, also die Hauptfrau. Der Haupttyp heißt Edge Maverick. Einen noch bescheuerteren Namen kannst du jemandem nicht geben. Gut, ich meinte jetzt eher sie, die Raimi. braunhaarige, ja genau. Sayonji. Also Die Edge war richtig Maverick. cool. Ugh. Die war der einzige Charakter, der mir so ein bisschen gefallen hat. Das Spiel war Katastrophe. Also, Ich habe es länger gespielt als den Vorgänger. ich auch, komischerweise, ja. Aber ich hab's. Ich glaube, ich habe einen Planeten gemacht oder so. Was mich am meisten gestört hat in dem Game, es ist so abartig bunt war. Soll ich dir was sagen? Tatsächlich, das ging mir bei den Kämpfen auf den Das ging Keks. mir. Es hat so viel Lens Flair gehabt. Das war so abartig bunt, so furchtbar. Ich habe mich gefragt, wenn du kämpfst, da gibt es ja so viele blitzende Effekte. Da Ja. müsste eigentlich eine Warnung vorne dran stehen. Wie bei Flashlights. Ja, schon, also ich fand den Teil. Ugh. Aber ich habe mir damals ausgeholfen, indem ich dann immer die Helligkeit runtergestellt habe vom Fernseher. Dafür Da war es nicht mehr ganz so grell. gibt's mittlerweile auch eine aktuelle Konsolenfassung von. Besitze ich auch. Because. Ich. Weil Because ich ich. spiele es irgendwann durch. Weil ich halt, ne? Also das Ding war echt Katastrophe. Die Story war fürchterlich, Charaktere waren langweilig. Die Story war auch noch richtig lahm. Und ihr kommt auf so einen anderen Planeten drauf, weil im Jahr, wie war das, im Jahre 2000 irgendwas begeht die Menschheit mit dem dritten und größten Fehler, der Dritte Weltkrieg. In diesem die diesmal angewendeten Waffen sind so stark, dass der Planeten bedroht und die vollständig zerstört werden. Die Menschen müssen sich im Weltall nach einem alternativen Lebensraum umsehen. Auf diesen Grund wurde die Organisation Universal Space and Technology Administration, USTA, gegründet. Das fängt schon mal gut an. Im Jahre 2000 irgendwas hatte Professor Terrence Brachstein endlich Erfolg mit seinen Experimenten und die Hoffnung, die Menschheit ruht in der Mission der Organisation und den beiden Hauptcharakteren des Spiels, Edge Maverick und Raimi Sayonji. Die kommen auf einen fremden Planeten, werden von irgendwas angegriffen, können nicht angreifen mit ihren Waffen. Plötzlich sind ihre Waffen nutzlos, bis auf sein Schwert. Und so beginnt das Spiel. Nur bis er dahin kommt, der Prolog dauert gefühlt 8 Jahre. Ja. Und irgendwas mit 1,5 Stunden, bis du überhaupt irgendwas tust. Das ist so lahm. Aber dafür ist halt das optische Erscheinungsbild wieder super gewesen. Naja. Also mir hat es wesentlich besser gefallen. Das war ein Quantensprung im Vergleich zu vorher. Also ich fand es nicht hübsch. Nicht zu vergleichen mit The Second Story. Nein, also absolut nicht. The Second Story war richtig, richtig hübsch. Aber das war wenigstens schön. Ach. Im Vergleich zu seinem Vorgänger. Dann kam im Jahre 2016 das Spiel, was die Serie im Prinzip fast beerdigt hat. Ich dachte, das hat's schon beerdigt. Nee, es kommt ein neuer Teil. Es kommt noch einer. Es kommt noch einer. Was die Serie fast beerdigt hat, war Star Ocean Integrity and Faithlessness. Das erschien am 1. Juli 2016. Das Spiel erhielt nicht umsonst gemischte Kritiken. Es ist ein absolutes, grauenhaftes, fürchterlich aussehendes, beschissenes, katastrophal geschriebenes und ekelhaft zu spielendes Rollenspiel. Grauenhaft. Hast du gerade gesagt, gemischte Kritiken? Ja. Das würde bedeuten, irgendwer hat gute Kritiken abgegeben. Es gibt Leute, die mögen dieses Spiel anscheinend. Gemischte also, oder durchschnittliche Kritiken. Ich muss sagen, wenn ich was Positives zu dem Spiel sagen sollte und müsste, es gäbe tatsächlich eins, was ich okay fand. Und zwar die Charakterzeichnungen im Inventar. Auf dem Cover meinst du? Oder war das nur auf dem Cover? Ich dachte, wenn du das Inventar geöffnet hast, hast du auch die Charakter... Oder war das der Startbildschirm? Das Problem ist an dem Game ist unter anderem, die haben sich entschieden, wir machen dieselben hässlichen Charaktere wie in Till the End of Time für die heutigen Konsolen, nur noch hässliche. Und versuchen dann auch noch mit obszönen Kameraperspektiven auf den Sex-Sales-Faktor zu machen. Oh, wie die eine mit ihren Dreiecken oder Quadraten überall. Ja, ja, oh Gott. Die hat überall entweder ihre Oberweite oder ihr Gesäß in die Kamera gestreckt. Katastrophe, dieses Spiel. Ich hab's fast durch. Ich hab's fast durch. Ich werd's irgendwann durchspielen, tatsächlich. Ja, aber ich hab's echt fast durch. Die Story ist fürchterlich. Kannst du mir noch sagen, ob ich mich richtig erinnert habe, ob es im Inventar nicht sogar gezeichnete Charakterbilder gab von denen? Ich glaube schon, ja. Die du hast. Ich weiß nur, die Story ist absolut fürchterlich. Du hast keine Ahnung, wo du hin musst, weil dir das Spiel nichts erklärt. In einem Rollenspiel, was wichtig ist, damit du weißt, wo du hin musst. Aber es ist kein Problem, weil das Spiel besteht zu 90% aus Schlauchlevel. Für mich war es ein Problem, weil man hat mir nicht gesagt, was ich tun soll, also habe ich sinnlos Dinge vermögen. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und mir gesagt, boah, ist das langweilig. Egal, was ich mache. Ich trigger diese Trainingssequenzen nicht. Weißt du, was das Problem war an dem Game? Es war im Prinzip dieselbe Story wie Tales of Crisis F. Nur ohne Freunde. Doch, mit Freunde. Echt, kommt das noch? Ja. Gott. Das war im Prinzip dieselbe Story. Du musst es so überlegen. Die finden ein Raumschiff mit einer Person drin. Ne? Die Person nehmen sie sich an. Na? Die kleine Person ist wichtig für die Bösen und wird öfters entführt. Verstehst du? Das ist dieselbe Story. Und sie schaffen es, sie zu retten, weil sie sind Freunde. So in der Art. Okay. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Also das Spiel ist echt... Ugh, dann hast du Leute, die mit Waffen gegen dich kämpfen, aber du bist aus der Welt, in der nur Schwerter existieren und du kommst mit diesen Waffen nicht klar und hey, wir greifen sie an mit unserer großen Armee. Oh nein, warum werden wir niedergemetzelt? Ah! Wir haben Schwerter, wir haben Photonen-Torpedos. Katastrophe, ehrlich. Also das ist, vor allem ist es für ein Rollenspiel, es ist richtig kurz. Du schaffst es vielleicht durch in so 10 Stunden. Echt? Ja, 10, 12 Stunden, danach ist es vorbei. Aber nee, ich habe irgendwann klein beigegeben, weil ich mir dachte, ne, ihr erklärt mir nichts, ihr sagt mir nichts, was ihr überhaupt von mir wollt. Spiel, gib mir Story oder ich höre auf zu spielen. Das Spiel hat nicht auf mich gehört. Das Witzige ist, ich habe mir das Spiel im Steelbook gekauft, ja? Mhm. Weil es im Angebot war auf Amazon für so einen Fünfer. Das ist halt Fünfer, das Steelbook. Nehme ich, ne? Das kann so, das Steelbook nehme ich immer. Ich liebe Steelbooks, kein Problem. Das Steelbook ist potthässlich. Das Steelbook ist richtig, richtig hässlich. Also, ugh. Das ist einfach nur was zum Geier. Was haben sie sich da einfallen lassen? Normalerweise kann man mit Steelbooks eigentlich nichts falsch machen. Ja, das ist einfach nur ein paar Linien drauf und da steht ein paar Linien, da steht dann drauf, das ist das neue, da steht Star Ocean drauf. Ein paar Linien, Star Ocean, fertig. Yay. Das war's. Ich bin kein Fan gewesen von dem Teil, absolut nicht. Also ich find den grauenhaft geschrieben, grauenhaft programmiert, hässlich, extrem hässlich. Und ich bin auch nicht zuversichtlich, was den neuen Ableger angeht. Der neue heißt. Kommt man auf die Idee, dann nochmal einen Teil zu machen? Das hat uns alle gewundert, ja. Weil da hatte der Account von denen auf Twitter und gesagt: Hey, was war das Beste an dem und dem Teil? Und ich habe reingeschrieben, dass es nicht Teil 5 war. Ich meine, es kann doch nur schlimmer werden. Ja. Die hatten bisher so eine Steigerung im Sinne von Story wird immer schlechter. Der neueste Ableger heißt Divine Force. Und der soll angeblich soll er dieses oder nächstes Jahr erscheinen. Dieses Jahr, 27. Oktober, kommt der neueste Teil raus für die PlayStation. Ja, der Divine Force. Gibt's auch einen Trailer zu? Ich bin so nicht überzeugt von dem Ding. Absolut nicht. Ich habe jetzt nur die ersten 2-3 Bilder davon gesehen. Oh Gott. Es ist so alt. Es ist so alt. Es sieht super alt aus und das erste Bild, was ich sehe, kommt mir irgendwie verflucht bekannt vor. Da sitzt halt jetzt eine blondhaarige Frau vor irgendeinem Flatscreen und tippelt da was ein. Also es ist einfach nur Katastrophe, finde ich. Es ist hässlich, es ist alt, es sieht fürchterlich aus. Vom Gameplay her, es sieht schon vom Gameplay allein ruckelt es. Von dem, was ich da gesehen habe, also ich brauch's nicht, ich will's nicht. Das können sie behalten. Brainstorming zur Story. Es könnte sein, die Welt wurde aufgrund von einem ominösen Ereignis wie dem Dritten Weltkrieg oder so zerstört. Deswegen haben sich Monster entwickelt und irgendwer kommt von seinem Raumschiff und will das wieder besiedeln. Wäre genauso langweilig wie die vorherigen Teile. Ja, mit den Worten von einem aus dem Discord-Channel, wo ich bin, I can't wait to be disappointed again. Ich meine, was uns noch fehlen würde, und ich hoffe, sowas, so ein Schmarrn bringen sie nicht mit rein, wären Jetpacks oder Fliegen. Könnte passieren, ja. Ich meine, das hatten sie in Star Ocean noch nie ausprobiert, aber... Ja, aber muss nicht sein. Nee, muss nicht sein. Muss nicht sein, dass sie sich auch noch aus Risen bedienen. Das muss wirklich nicht sein. Also, wie gesagt, um das Ganze abzuschließen mit Teil 1 war gut, Teil 2 ist der beste Teil der Reihe. Schade, dass es keine weiteren Teile gegeben hat. Die Serie hätte echt gut sein können. Vielleicht gibt es ja irgendwann in 10 Jahren mal einen dritten Teil, der nochmal 20 Jahre nach dem zweiten Teil spielt. Weißt du, wenn die mir die Chance geben sollten, ne? Eins zu sagen, macht uns doch einen neuen, schlagt uns was vor und gebt uns Anschläge dafür, wie wir den nächsten Teil machen würden. Da würde ich auf der Stelle sagen, wisst ihr, wie gut Octopath Traveler oder Triangle Strategy aussieht? Ja, genau so bitte. Danke. Mehr will ich nicht. Ich würde aber gerne auch die Story nochmal nehmen vom zweiten. Ja, ja, und dann möchte ich die Story vom zweiten, ne? Und möchte dann, falls wir ein Remake machen, möchte ich das bitte so haben. Falls wir ein neues machen sollen, bitte die Grafik daraus und holt euch gefälligst einen ordentlichen Schreiber, der das Spiel schreiben kann. Also, ich will nicht mal ein Remake, mir reicht ein Port. Die sollen da gar nichts mehr dran rumfuschen, außer dass ich es auf den neuesten Konsolen spielen kann. Ja, dann musst du darauf warten, dass Japan sich irgendwann entscheidet, ach stimmt, ja, hier, wir haben den Port noch hier. Der ist ja bei uns schon seit 10 Jahren da, hier, nimm Europa. Ja, vielleicht kommt er ja raus. Nehme ich trotzdem. Wenn wir Glück haben und der neue Teil floppt, kriegen wir den als Entschädigung, weil wir Glück haben, der neue Teil ist erfolgreich, kriegen wir den, weil er erfolgreich war. Wer weiß. Mal gucken. Oder wir kriegen ihn nicht, weil, because only Japan. Only Japan. Japan only. Ja. Kann natürlich auch sein. Egal. Wir werden sehen, was passiert. Ich würde sagen, damit schließen wir Star Ocean ab. Ich danke dir, Markus. Ja, zwei gute Spiele, über die wir heute geredet haben. Ja, hervorragend. Ich danke dir, Markus, dass du immer dabei warst. Immer wieder gerne. Und ja, damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber spielt einfach die ersten beiden. Mehr ist nicht notwendig. Passt schon. Ist okay. Macht's gut.